ich kein Los noch Furcht von dir in dieser Welt abwenden. Lass mich kein Lust noch Furcht, lass mich kein Lust noch Furcht von mir in dieser Welt abwenden. Lass mich kein Lust noch Furcht von mir in dieser Welt abwenden, in dieser Welt abwenden. Beständig sein ans End, gib mir nur Hast allein in Händen. Beständig sein ans End, gib mir beständig sein ans End, gib mir nur Hast allein in Händen. Beständig sein ans End, gib mir, du hast's allein in Händen, du hast allein in Händen. Hat's umsonst, es kann niemand ererben, noch erwerben durch Werke deine Gnad, die uns errett vom Sterben, die uns errett vom Sterben. Hat's umsonst, es kann niemand ererben, noch erwerben durch Werke deine Gnad, die uns errett vom Sterben, die uns errett vom Sterben, vom Sterben. Sterben.